so still. Ein Rabe krächzt im Wind so schrill. Im Turm von Neu so eng, so kalt. Sitzt Hester sanft, doch müd und alt. Die Hebamme mit den Kräutern fein half Leben in die Welt hinein. Doch Misstrauen wächst aus Angst und Wahn und Dunkel legt sich übers Land. Leis im Winterwind. Ich bin nur Frau, ich kenn die Erd. Das Kraut, das heilt, das Wasser nährt. Wenn das ein Zauber sein soll, gut, dann brennt mein Leib. Doch frei mein Mut. Feuer über Neuss, der Himmel schweigt. Wer Wahrheit spricht, den Hass erreicht. Sie stand für Heil und Menschlichkeit. Als wollte selbst der Himmel fliehen. Ein letzter Ruf, ein letzter Blick. Der Rauch steigt auf. Sie schaut zurück.